Der Führer sagte auf dem Reichsparteitag 1933, alle geschichtlich feststellbaren Weltanschauungen sind nur verständlich in ihrer Verbindung mit den Lebenszwecken und der Lebensauffassung bestimmter Rassen. Der Nationalsozialismus weiß, dass die normale Spanne unserer Fähigkeiten durch die innere rassische Gliederung unseres Volkes bedingt ist. Er wünscht aber, dass die politische und kulturelle Führung unseres Volkes das Gesicht und den Ausdruck jener Rasse erhält, die durch ihren Heroismus allein dank ihrer Veranlagung aus einem Konglomerat verschiedener Bestandteile das deutsche Volk überhaupt erst geschaffen hat. Ausgehend von der Erkenntnis, dass auf die Dauer alles Geschaffene nur durch dieselben Kräfte zu erhalten ist, die vorher die Träger der Schöpfung waren, wird der Nationalsozialismus im deutschen Volk das Wesen derjenigen Bestandteile zu dominierendem Einfluss und zur sichtbarsten Auswirkung bringen, die die Bildung unseres deutschen Volkskörpers im Jahre vieler Jahrhunderte angeregt und durchgeführt haben. Für die Sicherung des ewigen Lebens unseres Volkes müssen wir also fordern, mehr Kinder, aber nur Kinder, die wir vor den Ahnen verantworten können. In Stadt und Land müssen wieder harte, starke, edle Geschlechter wachsen. Es ist notwendig, hier etwas über den Begriff der Zucht zu sagen, der teilweise belächelt, teils kritisiert wird. Der Zuchtgedanke war unseren Vorfahren etwas Selbstverständliches. Aus der damaligen Sitte heraus bestimmten die Familien- und Sippenoberhäupter die besten und schönsten der beiden Geschlechter von vornherein für die Ehe. Heute ist diese Sitte nicht mehr Allgemeingut. Es ist daher Pflicht des Offiziers, sich bei der Gattenwahl von dem Gedanken der Höherzüchtung des Blutes leiten zu lassen und die Pflicht der Familienoberhäupter und, wie schon wieder vorhanden, der Sippenältesten, peinlichst über die Reinheit des Blutes zu wachen. Der Nationalsozialismus strebt die Höherentwicklung des Volkes an. Sie ist eine Frage des Blutes. In diesem Zusammenhang muss man denen, die die Möglichkeit der Aufzucht anzweifeln, entgegnet werden, dass nichts unmöglich ist, wo der Wille da ist, und dass Pessimisten noch nie die Welt bewegt haben. Das für die Lebensordnung unseres Volkes aber wichtigste Grundgesetz lautet: sittlich ist, was der Arterhaltung des deutschen Volkes förderlich ist, unsittlich ist, was der Arterhaltung des deutschen Volkes entgegensteht. Der Führer sagt, zum ersten Mal vielleicht, seit es eine Menschengeschichte gibt, ist in diesem Lande die Erkenntnis dahin gelenkt worden, dass von allen Aufgaben, die uns gestellt sind, die erhabenste und damit für den Menschen heiligste die Erhaltung der von Gott gegebenen blutgebundenen Art ist. Zum ersten Mal ist es in diesem Reich möglich, dass der Mensch die ihm vom Allmächtigen verliehene Gabe der Erkenntnis und der Einsicht jenen Fragen zuwendet, die für die Erhaltung seiner Existenz von gewaltigerer Bedeutung sind als alle siegreichen Kriege oder erfolgreichen Wirtschaftsschlachten. Die größte Revolution des Nationalsozialismus ist es, das Tor der Erkenntnis dafür aufgerissen zu haben, dass alle Fehler und Irrtümer des Menschen zeitbedingt und damit wieder verbesserungsfähig sind, außer einem einzigen. Der Irrtum über die Bedeutung der Erhaltung seines Blutes, seiner Art und damit der ihm von Gott gegebenen Gestalt und des ihm von Gott geschenkten Wesens. Viertens. Das Deutsche Reich muss ein Bauernreich sein oder es wird untergehen. Diese Forderung hat nichts zu tun mit einseitiger Standespolitik, sondern ist wieder nur die notwendige Folgerung aus dem Studium der Gesetze des Lebens und der Geschichte. Die Lebenskraft germanischer Völker ist nämlich nur dann gesichert, wenn sie, so wie der Wald in seinen Bäumen, durch eine genügend große Zahl lebenskräftiger bäuerlicher Sippen fest in dem Boden verwurzelt bleiben, der ihren Lebensraum bildet. Wir alle sind die Nachfahren der germanischen Bauern, die zur Landnahmezeit unseren Volksboden in Kultur nahmen und aus deren Seelenhaltung schließlich auch die Gattung des deutschen Volkes erstand. Was an wirklich arterhaltenden Lebensordnungen in unserem Volke geschaffen wurde, ging aus dieser bäuerlich-germanischen Seelenhaltung hervor und muss heute noch, wenn auch abgewandelt nach den Notwendigkeiten der Zeit, für uns verpflichtendes Gesetz sein. Das heißt nicht, dass wir wieder alle Bauern werden sollen. aber es heißt einer hemmungslosen Verstädterung der Gesinnungen, die immer zur Abkehr von den Gesetzen des Lebens führt, Einhalt gebieten und durch entsprechende gesetzliche Maßnahmen das Bauertum als Nährquell, als Blutquell und Kulturquell unseres Volkes lebenskräftig erhalten. Solange unser Volk über ein solches Bauerntum verfügt, auch das lehrt die Geschichte, hat es auch größte Blutsverluste durch Kriege, die es zu führen gezwungen war, in verhältnismäßig kurzer Zeit wieder überwunden. Darum erkämpft das Deutsche Reich den Raum, den wir brauchen, damit wir neben der industriellen Betätigung wieder ein starkes Bauernvolk werden. Der Führer sagt: Sorgt dafür, dass die Stärke unseres Volkes ihre Grundlagen nicht in Kolonien, sondern im Boden der Heimat in Europa erhält. Haltet das Reich nie für gesichert, wenn es nicht auf Jahrhunderte hinaus jedem Spross unseres Volkes sein eigenes Stück Grund und Boden zu geben vermag. Vergesst nie, dass das heiligste Recht auf dieser Welt das Recht auf Erde ist, die man selbst bauen will, und das heiligste Opfer das Blut, das man für diese Erde vergießt. Für die Söhne unserer Vorfahren galt die Sitte: Der erste nahm den Hof, der zweite nahm die Wehr, der dritte hob sich neues Land. Der Großraum wird auch die Stadt wieder zur Naturverbundenheit und zu echtem bäuerlichen Denken zurückführen und einen Teil ihrer Söhne dem Lande wiedergeben. Und für die Stadt wird einmal gelten müssen: Der erste nimmt das Erbe, der zweite nimmt die Wehr, der dritte hebt sich Land. Damit werden alle Sippen wieder in heimatlichem Boden wurzeln können. Die echte schöpferische Idee der Freiheit kann bei einem Volksganzen voll erblühen nur dann, wenn dieses Luft hat zum Atmen und Land zum Ackern. Eine lebendig wirkende Ehre wird dann deshalb nur bei einer Nation dauernd tätig am Werke sehen, welche über genügend Lebensraum verfügt und tiefer, wo sich die Idee der gepeinigten Nationalehre erhebt, da ertönt die Forderung nach Raum. Deshalb kennen weder das bodenfremde Judentum noch das bodenfremde Rom die Idee der Ehre. Oder besser, weil sie diese Idee nicht kennen, deshalb wirkt in ihnen auch nicht die Sehnsucht nach Ackerland, über welches ein starkes und frohes Geschlecht seine fruchtbringenden Saat ausstreut. Mit Schwert und Pflug für Ehre und Freiheit lautet also notwendig der Schlachtruf eines neuen Geschlechts, das ein neues Reich errichten will und nach Maßstäben sucht, an denen es sein Handeln und sein Streben fruchtbringend zu beurteilen vermag. Dieser Ruf ist nationalistisch und sozialistisch. Alfred Rosenberg, Mythos des 20. Jahrhunderts.